einen wunderschönen guten Abend hier. Was heißt eigentlich borniert? Das Wörterbuch gibt Auskunft. Borniert. Stur von sich, seiner Meinung und Position überzeugt und alle anderen Standpunkte ignorierend. Synonyme: eigensinnig, engstirnig, halsstarrig, ignorant, intolerant, starrköpfig, uneinsichtig. Damit schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute wollen wir eine Kritik der Kulturen üben. Was und wie denken die Menschen über die sie umgebende Welt? Seit den 70er Jahren, spätestens aber in den 90ern, hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. Die Inhalte zeitgenössischer Auseinandersetzungen haben sich vom gesellschaftspolitischen Großkonflikt des 20. Jahrhunderts im Zeichen von Interessen hin zu einem Resonieren über Kulturen, Identitäten und Differenz zurückentwickelt. Und dementsprechend sieht die sich um solche Fragen drehende Welt in emsiger Selbstbeschäftigung dann auch aus. Vielfältig, aber langweilig. Ganz will es so scheinen, als wäre der universelle Pluralismus, die Ideologie der Postmoderne höchst selbst, die zeitgemäße Form des Totalitären. Noch vor wenigen Jahrzehnten bedeutete Weltoffenheit gegenüber Fremden, dass man ihnen signalisierte, sie seien ungeachtet ihrer Herkunft willkommen. Fremdenfeindliche Ressentiments hingegen waren immer mit der Betonung der Herkunft der Angefeindeten verknüpft. Heute aber scheinen auch die Weltoffenen, wenn es um Fremde geht, nicht ohne ausdrückliche Betonung von deren Zugehörigkeit zu einer sogenannten anderen Kultur auszukommen. Was treibt eigentlich die Kulturenbeflissenen und Identitätssuchenden um? Was hat es mit den nicht enden wollenden Konflikten um Kultur und Identität auf sich? Hat Kultur an sich gar mit Bornierung zu tun? Zwei Beiträge werden wir heute hören. Im ersten Drittel der Sendung, in den ersten 40 Minuten, Helmut Dahmer, der 2013 in Wien über den Begriff der Kultur im Allgemeinen gesprochen hat, auf einem Symposium mit dem schönen Titel »Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht«. Danach hören wir dann noch länger Detlef Clausen, der sich 2014 in Heidelberg den Kopf über »Alltagsreligion statt Ideologie« mit einem Fragezeichen versehen zerbrochen hat, um sich einen Begriff zu machen von der diffusen Verarbeitung einer konfusen Welt in den Köpfen. Alle, auch wir, reden ständig von Kultur. Es gibt 10.000 Kombinationen mit dem Wort Kultur. Das Verrückte daran ist, dass keiner so recht weiß oder zu wissen scheint, was das Wort eigentlich besagen soll. Da nun aber jeder nach dem schreit, was er nicht hat, können wir der so inflationären wie gedankenlosen Rede von Kultur zunächst entnehmen, dass es all den Kulturbeflissenen offensichtlich an Kultur gebricht, dass sie also Kultur noch nicht haben, aber sehr gern eine hätten. Um nun einem Begriff auf die Sprünge zu kommen, fragt man am besten nach seinem Gegenbegriff. Es gibt natürlich zur Kultur mehrere, die sich vielleicht subsumieren lassen unter Unkultur. Und ich werde ein bisschen etwas sagen über Zivilisation, über Natur und über Barbarei. Und zwischen den beiden Letztgenannten bestehen die innigsten Verhältnisse. Zunächst aber ein Wort zu einer spezifisch deutschsprachigen Tradition, und zwar zu der lange Zeit herrschenden, die auf Kant und Herder zurückgeht. In dieser Tradition wird systematisch zwischen Kultur und Zivilisation unterschieden, wobei unter Kultur gemeint ist die auch ethisch relevante, moralisch relevante Sphäre der geistigen Gebilde, vor allem der Kunst, während von ihrer Voraussetzung, also der Sphäre der Arbeit, der Technik und der sozialen Institutionen, nicht nur abgesehen wird, sondern diese als ein Gegenbegriff unter dem Namen Zivilisation verhandelt wird. In vergleichbaren anderen Ländern, ich nenne nur England, also die englische Tradition, wird eine solche Unterscheidung nicht gemacht, nicht spezifisch deutsch. Wenn man sie nicht macht, handelt man sich einen Vorteil ein. Es wird nämlich dann leichter, die Abhängigkeit der jeweils geltenden Ethik, also der Lehre vom richtigen Leben, die Abhängigkeit der Ethik von der realen Lebenspraxis überhaupt in den Blick zu nehmen. Dann wird man wieder dessen inne, dass die Produktion materieller Werte die Invention geistiger Werte überhaupt erst ermöglicht und auch deren Tradierung ermöglicht. Schließlich dessen, dass die Welt der Symbole sich von der Welt der Artefakte oder Techniken gar nicht abheben lässt, weil die Symbole selbst auch Artefakte sind und Artefakte nur nützlich sind, sofern auch ihr Sinn verstanden wird. Nun gehört aber diese unhaltbare Unterscheidung von Kultur und Zivilisation zum Kernbestand deutscher Ideologie, in der die Welt der geistigen Werte nicht nur von der sie tragenden und ermöglichenden Welt der materiellen Produktion abgehoben wird und ihr gegenüber verselbstständigt, sondern die Welt der geistigen Werte als die für die vergesellschafteten Individuen einzig wesentliche Sphäre gilt. Die Frage nach den Motiven dieser Entwertung der materiellen Reproduktion zugunsten der geistigen führt tief in die deutsche Geistes- und Sozialgeschichte hinein. vor allem in die des lange Zeit tonangebenden städtischen Bürgertums. Dessen Kulturideal personaler Autonomie und politischer Freiheit ließ sich mit den praktischen Erfordernissen der Marktwirtschaft und des Untertanenstaats nicht in Einklang bringen. Und so reproduzierte sich die alte Scheidung von Hand- und Kopfarbeit, Arbeit und Muße in der modernen Gesellschaft in Gestalt einer Trennung der Sphären von Arbeit und Freizeit. Das Privathaus, die Villa, der Stadtpalast, die Familie mit den Dienstboten, der Salon, die Akademie, die Bibliothek, das Theater, die Oper, der Konzertsaal und das Museum. All diese Kulturinstitutionen bildeten ein Reservat, in dem die, übrigens vom Adel ererbten, Kulturideale von den Bürgern, wenn nicht gelebt, so doch in Distanz zu Wirtschaft und Politik gefeiert werden konnten. Kunst, Religion, Philosophie repräsentierten ihnen eine ganz andere Welt, in der es auf den Nutzen von Menschen und Dingen gar nicht ankam. Mochten die Dichtungen, Kompositionen und Systeme, also philosophischen Systeme, die bestehenden Verhältnisse verklären oder sie verdammen? In jedem Fall ermöglichte der objektivierte Geist geistloser Zustände den in ihnen Befangenen eine Distanzierung davon. Doch blieb diese Art von immanenter Transzendenz auf diejenige der schönen Seele beschränkt. Wer durch Erziehung zur Teilhabe an der Hochkultur befähigt war und sie sich leisten konnte, der war, zumindest an Sonn- und Feiertagen, den Niederungen des Lebens in einer Klassengesellschaft enthoben. Im 20. Jahrhundert hat sich dann freilich gezeigt, dass die große Mehrheit der Menschen, die an dieser machtgeschützten Innerlichkeit partizipiert hatten, außerstande war, ihre Kultur gegen den Einbruch der Barbaren auch zu verteidigen und sich dem Sog der totalitären Masseneinbindung zu entziehen. Der Konservierung, Aneignung und Verehrung der überlieferten Kulturschätze, also der Bauten, der Texte und Partituren, der Plastiken und Gemälde, diente die Kunstreligion. Wer ihr huldigte, fühlte sich gehoben. Und die Kennerschaft galt als Ausweis der Zugehörigkeit zur besitzenden und gebildeten Klasse. Nun ist die Zeit eines solchen Kunst- oder Kulturfetischismus längst abgelaufen. Der Kultus des Schönen galt all dem, was mit der Praxis, der wirtschaftlichen, der politischen und sogar der moralischen nichts zu tun hatte, also im genauen Sinn utopisch, ortlos war. Im Lauf der vergangenen 100 Jahre ist jedoch die Differenz zwischen dem Kunstreservat und der Alltagspraxis Zug um Zug aufgehoben worden. Moderne Reproduktionstechniken ermöglichen es heute, jedermann zu jeder Zeit die bedeutenden Werke der Vergangenheit und der Gegenwart abzurufen, auf seinen Bildschirm zu holen oder sich zu Gehör zu bringen. E-Musik und Popmusik, Schnulze und Streichquartett, Kunst und Kitsch sind gleichermaßen verfügbar und werden auch unterschiedslos konsumiert. Was Künstler und Kenner in früheren Jahrhunderten auf ihren Reisen allenfalls einmal zu Gesicht bekamen oder hören konnten, taucht, hunderttausendfach kopiert und längst bekannt, in der Bilderflut, in der wir treiben und in der Kakophonie, die uns umdröhnt, auf und versinkt wieder darin, ohne dass wir es eigentlich noch wahrnehmen. Das hat den Charakter von Kunst verändert. Der Nimbus, den sie ihrer Einzigartigkeit und Entlegenheit verdankten, diesen Nimbus haben die Kunstwerke eingebüßt und damit hat sich auch das an ihnen Befremdende verloren. Sie nötigen nicht mehr zum Innehalten, sie reißen nicht mehr aus Alltagsroutinen heraus, sondern fügen sich ihnen ein, verschmelzen mit ihnen als Ornament und Reklame. Die Kunst ist nicht mehr erbaulich. Sie ist zu dem geworden, von dem sie sich als weltliche Kunst allmählich emanzipierte. Zur Unterhaltung. Erzeugnisse der hohen und der niederen Künste verketten sich wie beim Sightseeing zu einem endlosen Potpourri, das als euphorisierendes Hintergrundrauschen den atemlosen Alltagsbetrieb in Schwung bringt, seine Brüche überspannt und seine Lücken stopft. Als sie entstanden, kontrastierten die bedeutenden Dichtungen und Kompositionen, die prophetischen Visionen und die Metaphysiken dem Alltäglichen und Bekannten. Verebbte der Trubel des Lebens dienten der verlassene Mark, das Forum und die Landschaft als Hintergrund, vor dem sich die Figuren der Kunst leuchtend abhoben. Doch jene Stille und Leere, in der das Dichten und Denken gedeiht, sind längst zu einem Luxus geworden, so unerschwinglich wie anstößig. Die künstlerische wie die philosophische Praxis sind an Experten delegiert und von den Laien hat keiner mehr Zeit für das, was in der Vergangenheit einmal Bildung genannt wurde. Wer den Eintritt in Museum, Theater und Konzertsaal zahlen will, und zahlen kann, dem fehlt doch die Muße, beim dort Gesehenen und Gehörten mehr als für Augenblicke zu verweilen. Menschen sind mit luxurierenden Antrieben begabt, die in den Befriedigungschancen, die die verschiedenen Gesellschaften oder eben Kulturen ihnen eröffnen, nicht aufgehen. Dieser Überschuss weckt das nie zu stillende Bedürfnis nach Melioration, nach Verbesserung des Lebensmilieus oder des Habitats, wie man auch sagen kann. Jeder dieser Verbesserungen korrespondiert einer Veränderung dessen, der sie wünscht, erfindet und realisiert. Soll die jeweils nachfolgende Generation imstande sein, das ihr übermittelte Arsenal von Techniken und die bestehenden gesellschaftlichen Einrichtungen zu nutzen, dann bedarf es der Sozialisation, und das ist die traditionsgeleitete Strukturierung von Triebwünschen. In der deutschen Ideologie galt, wie gesagt, die Zivilisation, nicht die Natur, als der eigentliche Widerpart von Kultur. War die Zivilisation als niedere Sphäre oder gar in der Tradition von Rousseau als Unnatur verschrien, so galten die geistigen Gebilde als Monumente eines Kultivierungsprozesses der ebenfalls als Naturgebilde verstandenen Seele. Sigmund Freud, der die zuvor rätselhaften psychischen Störungen als Indizien eines weit verbreiteten Unbehagens an der Gegenwartskultur deutete, hielt Kultur und Zivilisation für zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ihm schließe ich mich im Folgenden ein Stück weit an. Kultur galt Freud als etwas der außermenschlichen und der menschlichen Natur im Laufe der Menschheitsgeschichte Abgerungenes. Als nicht festgestellte Tiere, eine grandiose Formulierung von Nietzsche, als nicht festgestellte Tiere also sind wir darauf angewiesen, uns zur eigenen und zu der uns umgebenden, von uns vorgefundenen Natur in ein Verhältnis zu setzen. Um zu überleben, müssen wir zwischen uns und die Natur Hilfsmittel, Werkzeuge, Symbole, Institutionen einschieben, um uns der Natur zu erwehren und sie durch Arbeit unseren Bedürfnissen entsprechend umzuformen. Kultur dient, so verstanden, der progressiven Distanzierung von einer als ebenso verlockend wie bedrohlich vorgestellten ersten Natur des Menschen und seiner Umwelt. Das Resultat dieser Kultivierungs- oder Kulturgeschichte ist eine zweite Natur, die die erste überformt und in sich aufhebt. Diese zweite Natur der durch Arbeit transformierten Umwelt und der historisch modifizierten Menschennatur objektiviert sich in Gestalt von Institutionen der Sozietät, der Gesellschaft und der Seele. Sind solche Institutionen einmal entstanden, erscheinen sie nachfolgenden Generationen, die in sie hineinwachsen und mit ihnen verwachsen, als natürliche. Dass die gesellschaftlich erzeugte zweite Natur veränderbar ist, entzieht sich ihrem Bewusstsein. Ihre Institutionen nehmen sich aus wie Natur, ohne es zu sein. Sie sind pseudonatürlich. Aus der Perspektive der Kultur erscheint der vorkulturelle Naturzustand der Menschheit als ein barbarischer, als regelloser Kampf aller gegen alle, wie Thomas Hobbes das im 17. Jahrhundert, der Zeit der großen europäischen Religionskriege, formuliert hat. Also als regelloser Kampf aller gegen alle und gegen die übermächtige, ihnen äußere Natur. Um der Sicherung des individuellen und kollektiven Überlebenswillen haben die Menschen sich allmählich dann, so Freud, zu kulturfundierenden Verzichten oder Tabus durchgerungen, zur Verinnerlichung des Verbots von Mord, Kannibalismus und Inzest und anderer. Der kumulative Verzichtprozess der Selbstkultivierung kommt um der Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse willen in Gang. Soll er nicht vorzeitig abbrechen, müssen in Gesellschaften, in denen die Arbeit der vielen den Luxus privilegierter Eliten ermöglicht, Möglichkeiten gefunden werden, um die nicht privilegierten Mehrheiten mit ihrem Schicksal auszusöhnen. Zum Arsenal der Kulturen gehören darum neben Arbeits- und Herrschaftsmitteln vor allem auch Trostmittel. Zu diesen Trostmitteln zählen die in Religion und Kunst vorgestellten und versinnlichten Kulturideale. Durch die Verinnerlichung der Kulturideale und ihre periodische Bekräftigung durch kollektive Rituale wird eine illusionäre Gemeinschaftlichkeit erzeugt zwischen herrschenden Minderheiten und beherrschten Mehrheiten. Diese illusionäre Gemeinschaftlichkeit, solange die Kultur nicht in eine ausweglose Krise gerät, ermöglicht die direkte Gewaltanwendung gegen Angehörige der eigenen Kultur weitgehend zu vermeiden. Freilich ist kaum eine der uns bekannten Kulturen ohne die Unterdrückung innerer Feinde und ohne den Krieg gegen äußere Feinde, also andere Kulturen, ausgekommen. Der barbarische Kampf ums Überleben ging der Kultur voraus und wird mit ihrer Hilfe als Kampf der Kulturen kollektiv weitergeführt. Diese religiös geeinten Kulturen sind exklusiv. Die spezifischen Verzichte, die sie ihren Mitgliedern abverlangen, sind für diese schwer erträglich. Darum ist diesen Mitgliedern, den Kulturteilhabern, jede Chance willkommen, Abtrünnige im Inneren und Un- oder Andersgläubige draußen in anderen Ethnien, Religionen, Kulturen zu attackieren. Die Ideologen, die Verfechter der jeweiligen Sonderkultur, sind Demagogen im Wortsinn. Ihre Funktion ist es, die aufgestauten destruktiven Energien der Kulturteilhabe von der eigenen Kultur und den in ihr privilegierten Gruppen abzulenken und den Volkszorn gegen Ketzer und Fremde zu richten. Dass man Menschen, die anders leben, also andere Sitten und Gebräuche haben und fremde Götter verehren, dass man solche Menschen hassen und bei Gelegenheit auch totschlagen kann, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen, gehört zu den Kompensationen, die die jeweilige Kultur ihren Teilhabern gewährt. Als eine nur partikulare, besondere ist die Kultur dem, wovor sie schützen soll, nicht entronnen. Unerkannt setzt sich Natur die barbarische Selbsterhaltung um jeden Preis in der Kultur selbst durch. Der Feind ist keineswegs draußen, sondern bedroht den kulturellen Fortschritt von innen her. Das Ziel des Kultivierungsprozesses war es, das Leben für alle, nicht nur für die privilegierten kulturfördernden Eliten, leichter zu machen. In der Geschichte aber ging die Naturbeherrschung mit der Menschenbeherrschung einher. Besser, die eine setzte die andere voraus. Die Verbesserung der aggregierten Mittel, die ein besseres Leben herbeiführen sollen, ist darüber zu einem Selbstzweck geworden. Institutionen wie der 8-Stunden-Tag, die 40-Stunden-Woche, Einkünfte kleiner Gruppen, die das Durchschnittseinkommen um das Hundertfache oder um das Vieltausendfache übersteigen. Die private Kontrolle über die gesellschaftliche Produktion und damit über die Richtung des Fortschritts. Der Nationalstaat und die Nationalreligion. All diese Institutionen sind ganz offensichtlich antiquiert und destruktiv, werden aber ideologisch und, wenn es hart auf hart kommt, mit Waffengewalt verteidigt. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich gegenwärtig der technische Fortschritt, also die Steigerung der Arbeitsproduktivität, vollzieht, diese Rahmenbedingungen verhindern wirkliche Fortschritte im Kampf gegen Armut, Hunger und Krieg. Wollen wir dem Ziel der Kultur, um das ganz allgemein zu formulieren, der Befriedung des Existenzkampfes und der Beherrschung des Verhältnisses von Gesellschaft und Natur näher kommen, müssen wir obsolete Institutionen, die zu Fortschrittshindernissen geworden sind, revidieren. Stolz auf die eigene oder auf andere Kulturen ist verfehlt. Sie alle sind oder waren Produkte institutionalisierter Ungleichheit, teuer erkauft mit der Fronarbeit und dem Leiden der Mehrheit der in ihnen Lebenden. Keiner dieser Kulturen war bisher imstande, Rückfälle in die Barbarei, vor der sie bewahren sollte, zu verhindern. Keine ist ohne Pogrome, Kriege und Massaker ausgekommen. Gleichwohl, oder besser, gerade deswegen, finden sich in Philosophie, Kunst, Religion und Ethik verschiedener Kulturen, verschiedener Zeitalter Versuche, so etwas wie das Ziel von Geschichte zu bestimmen, also eine Kultur zu imaginieren, die diesen Namen verdient. Auch das europäische Bürgertum und die europäische Arbeiterbewegung haben solche Kulturideale formuliert. Und sie sind im Zuge der Entwicklung der kapitalistischen zu einer Weltwirtschaft zu universellen geworden. Ob diese Ideale, also das Postulat Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen zu verwirklichen, ob also diese Ideale der Praxis, der gesellschaftlichen Praxis und der politischen Praxis, der sie einmal entsprungen sind, wieder zum Opfer fallen oder ob sie die leidenden und denkenden Menschen zu einer Änderung eben dieser Praxis motivieren, das freilich steht dahin. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu sein. Ich komme immer gerne nach Heidelberg, denn ich gehöre zu den wenigen, die sagen können mit Recht, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Aber das ist schon lange her. Ich spreche heute über Alltagsreligion statt Ideologie. In der Ankündigung ist, glaube ich, mein Fragezeichen verschluckt worden. Ich habe das als Frage formuliert und gar nicht als rhetorische Frage. Insofern versuche ich einen kleinen historischen Exkurs zu machen über die Bedeutung der Ideologiekritik, ganz besonders im Lichte der kritischen Theorie, aus der ich komme, und ich hoffe auch, dass ich Sie durch meine Arbeiten ein bisschen auf die Aktualität vorangetrieben habe. Wie gesagt, Alltagsreligion statt Ideologie. Ich versuche, mich an die alte Tucholsky-Regel zu halten. Man kann über alles sprechen, nur nicht über 45 Minuten. Interessanterweise hat der Ideologiebegriff im Laufe des 20. Jahrhunderts erhebliche Wandlungen erfahren. Angefangen hat eigentlich die kritische Theorie ja Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in Frankfurt. Und einer der ersten Aufsätze, die Horkheimer veröffentlicht hat, hieß »Ein neuer Ideologiebegriff«. Und das ist eine Ironie der Geschichte. Damals wurde die Frankfurter Schule identifiziert überhaupt nicht mit Horkheimer und dem Institut für Sozialforschung, das 1924 gegründet wurde, sondern mit Karl Mannheim. Ein großer Soziologe, der aus Ungarn kam und der auch Umwege hier über Heidelberg übrigens genommen hat, lebensgeschichtlich, und dann in Frankfurt einen der ersten Lehrstühle für Soziologie bekam. Soziologie war eine ganz junge Wissenschaft und wurde damals eigentlich nur betrieben an Ausnahmeuniversitäten. Nicht Heidelberg gehörte dazu, aber es war ja unglaublich schwierig, nicht hier mit Max Weber, der kam ja als Volkswirtschaftler und Jurist. Das wurde gar nicht Soziologie genannt. Aber an den jungen Universitäten, die gerade gegründet worden waren, Frankfurt und Hamburg, da wurde Soziologie gemacht. Und deswegen suchten die natürlich auch Soziologen überall in der Welt, und so fanden sie Karl Mannheim. In Österreich war die Sache viel weiter fortgeschritten schon gewesen am Ende des 19. Jahrhunderts. Man glaubt es kaum, aber so war es, nicht? Das Habsburger Reich hatte ja besonders in Wien, Budapest und Prag eine spezifische Moderne entwickelt, aus der dann eben auch Sigmund Freud hervorgegangen ist, der Austromarxismus und so weiter und so fort. Die lieferten auch dann das Personal für die deutschen Universitäten. So kam also Karl Mannheim, ein außerordentlich belesener und kluger Mann. Der hatte in Budapest den Mittwochskreis begründet. Da zählten auch die ganzen jungen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker dazu. Georg Lukács zählte dazu. Und wie Sie wahrscheinlich alle wissen, kamen die dann auch hier nach Heidelberg und haben dann im Max-Weber-Kreis diskutiert. Lukács, Bloch und so weiter und so fort vor dem Ersten Weltkrieg. Nur das zur Vorgeschichte. Eine ganz große Zeit eigentlich, oder wie Soziologie sich etablierte mit Karl Mannheim, war sein großes Werk Ideologie und Utopie, hieß das. Und wie gesagt, damals wurde das als Frankfurter Schule der Soziologie bezeichnet. Und Horkheimer antwortete darauf 1930 mit einem Aufsatz, ein neuer Ideologiebegriff. Und da kritisiert er Mannheim, dass er den Ideologiebegriff aus der kritischen Gesellschaftstheorie von Marx völlig verdreht hätte und in sein Gegenteil verkehrt hätte. Auf einmal war Ideologie eine positive Theorie des Bewusstseins, während doch in der Marx'schen Theorie Ideologie ein kritischer Begriff ist. Und wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts, Soziologiegeschichte auch, rekapitulieren will, dann muss man sagen, hat sich Mannheim durchgesetzt. Der Ideologiebegriff, der dann später während des Kalten Krieges in die Alltagssprache abgesunken ist. Also wenn einer einen nicht leiden kann, sagt er, du argumentierst aber ideologisch. Das ist in die Alltagssprache eingegangen. Aber der kritische Ideologiebegriff, der ist eigentlich verschwunden oder verloren gegangen. Der kritische Ideologiebegriff ist aber für die kritische Theorie ganz essentiell. Und auch interessant vielleicht für Sie, Sie denken, ja, bei Marx, das ist ja alles schon urlange her, die deutsche Ideologie, ja, 1843, 44 geschrieben. Ja, aber die kannte damals gar keiner. Die ist erst Ende der 20er Jahre veröffentlicht worden im Marx-Engels-Lenin-Institut von David Rajasanov in Moskau. Und wer hat das in Deutschland publiziert? Das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Und das war auf einmal ein ganz anderer Marx, weil es eben dieser vormärzliche Marx war und bis dahin der Marxismus der Zweiten Internationale, der Marxismus-Leninismus, die haben sich nie um den kritischen Ideologiebegriff gekümmert, war denen völlig unbekannt. Das kam aber Ende der 20er Jahre raus und wie Sie vielleicht wissen, Ende der 20er Jahre auch diese starke Richtungsänderung in der Sowjetunion mit Sozialismus in einem Land von Stalin. Und es führte letztlich dazu, dass Rajasanov erschossen wurde. Und damit auch das Marx-Engels-Lenin-Institut eine ganz andere Richtung nahm. Die damaligen Veröffentlichungen der Schriften des jungen Marx, die machten enorme Furore. Und hier spielt der Ideologiebegriff eine ganz zentrale Rolle, weil er beim vormärzlichen Marx und Engels eben eine zentrale Rolle spielt. Die deutsche Ideologie kennen Sie wahrscheinlich alle, nicht ein ganz zentrales Buch, das aber zu Lebzeiten von Marx und Engels nie veröffentlicht worden ist. Also erst sehr viel spät, 50 Jahre nach dem Tod von Engels, ist es überhaupt erst veröffentlicht worden. Und damals machte das enorme Furore. Es lag auch etwas in der Luft, nämlich die Wiederentdeckung des originalen Marx, das heißt auch besonders des vormärzlichen, revolutionären Marx. Diese Wiederentdeckung lag in der Luft. Die großen Bücher, die damals in Deutschland erschienen und die auch für die Entstehung der kritischen Theorie außerordentlich wichtig gewesen sind, ist von Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein 1923 und ebenso von Karl Korsch Marxismus und Philosophie. Hier wurde plötzlich Marx wiederentdeckt. Der war völlig untergegangen, in der Sozialdemokratie war völlig untergegangen. Und es ist auch historisch, wenn man historisch-empirisch guckt, dass die Zweite Internationale in irgendeiner Weise marxistisch gewesen sei, ist eine Erfindung. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Die kannten die meisten Sachen überhaupt nicht. Die Deutschen kannten die schon ganz wenig, aber die Franzosen und Italiener erst recht nicht. Das waren nur ein paar ausgewählte Intellektuelle, die überhaupt Kontakte zu Marx oder Engels gehabt haben, die können Sie alle in den Briefen nachlesen, vielleicht 40, 50 Leute weltweit, also das war alles unbekannt. Dieser harte theoretische Kern der Marx'schen Theorie war unbekannt. Und das ist ein großes Verdienst von Horkheimer gewesen, dass er das erkannt hat, was in diesem kritischen Ideologiebegriff drinsteckt. Drinsteckt auch an Aktualität, das ist nicht 100 Jahre alt, nicht 1924, sondern das ist aktuell. nämlich aktuell über die Ideologiekritik kommen wir auf die Kritik der Gegenwart und nicht sind das irgendwie Reminiszenzen an Männer mit alten, langen Bärten und so weiter, sondern das ist die Kritik der Gegenwart. Auf die kommen wir zu sprechen und auf diesem Gebiet hat eigentlich die Sozialdemokratie versagt. Und das war das Gefühl nach 1918. Auch ganz, ja, ganz wichtig, die kritische Theorie ist ja ein Doppelprodukt der erfolgreichen Oktoberrevolution in Russland, was allen Marx'schen Prognosen völlig widersprach, dass dort eine erfolgreiche Revolution überhaupt möglich sein würde, und der gescheiterten Revolution in Deutschland und Norditalien, Ungarn und so weiter und so fort. Das waren die unmittelbaren Erlebnisse, die dazu geführt haben, etwas Neues zu machen, etwas Neues anzufangen. Und das hat in dem Sinne auch zur kritischen Theorie in der Horkheimer'schen Ausprägung geführt. Und ein ganz wichtiges Moment in dieser ganzen Geschichte, auch wenn man die unglückliche Geschichte von Georg Lukács vor Augen hat, der ja schwerstens kritisiert wurde für Geschichte und Klassenbewusstsein, dann 1928 auch in einem Parteiverfahren widerrufen musste, wenn er in der kommunistischen Partei bleiben wollte. Also das hat Horkheimer gleich von Anfang an gesehen und das ist auch sein großes Verdienst, dass er eigentlich die Wiederentdeckung der Marx'schen Theorie in ihrer Originalität von der Macht getrennt hat. Das heißt also, dass es nicht irgendwie eine Parteidoktrin ist, nicht, sondern dass es ein Erkenntnisinstrument der Wirklichkeit ist. Ein ganz wesentlicher Punkt an Horkheimers Wiederaufnahme der Marx'schen Ideologiekritik ist, dass er den Grundgedanken erfasst hat, den, würde ich sagen, 95% aller Marxisten des 20. Jahrhunderts nicht erfasst haben. Nämlich, der Grundgedanke ist, dass in der Ideologie etwas Objektives steckt. Nicht das Bewusstsein von blöden Leuten oder die nicht richtig nachdenken oder sonst etwas. Es steckt etwas Objektives da drin. Das heißt also, wenn ich die klassische Formulierung benutze, notwendig falsches Bewusstsein. Es ist nicht falsches Bewusstsein allein, sondern es ist notwendig falsches Bewusstsein. Das heißt, die Ideologie hat einen rationalen Kern. Und das Modell, an dem Marx das durchexerziert hat, war ja die Kritik der politischen Ökonomie. Sein Hauptwerk unvollendet, das wird aber meistens vergessen, dass das überhaupt nicht fertig geworden ist. Sein Hauptwerk, das Kapital, das heißt im Untertitel zur Kritik der politischen Ökonomie. Und da sehen Sie den Marx'schen Grundgedanken, den Horkheimer und alle kritischen Theoretiker, die verinnerlicht haben. Was geschieht da? Die Kategorien der politischen Ökonomie sind Kategorien, in denen Realität erfasst wird. Sie sind ideologisch, in dem Realität verzerrt wird. Wie das ganz polemisch heißt dann im irgendwie vierten Kapitel, nicht? Freiheit, Gleichheit und Bentham. Ja, Bentham ist ein Vulgärökonom, ne, des 19. Jahrhunderts. Ne? Aber Sie sehen, die ganze bürgerliche Vorstellung einer richtigen Gesellschaft, die aus Freiheit und Gleichheit, das heißt ja nicht, dass man Freiheit und Gleichheit ablehnt, nur sie wird in der bürgerlichen Gesellschaft nicht realisiert. Und Bentham steht für die Harmonie, nicht, dass daraus dann auch noch die Harmonie entsteht. Das heißt natürlich, dass der Charakter der Klassengesellschaft verschleiert wird durch die politische Ökonomie. Aber da die Kategorien der politischen Ökonomie Realitätsgehalt haben, bedeutet es, durch die Kritik dieser Kategorien kritisiere ich den außerbegrifflichen Inhalt, nämlich die Gesellschaft. Also wenn ich dich kritisiert habe oder kritisiere die Ideologie, kritisiere ich die reale Gesellschaft, nicht nur irgendein verblendetes Bewusstsein. Und das ist das Wichtige, dass man das ernst nimmt. Nur dann kann man überhaupt begreifen, wenn es eine Veränderung gibt im Ideologiebegriff selber, das heißt auch im Gehalt der Ideologien. Und diese Veränderung ist durchaus spürbar. Die ist schon spürbar in der Marx'schen Zeit. Die großen Stars, die von Marx kritisiert werden, sind Adam Smith, David Ricardo, also klassische Nationalökonomen, die etwas Wesentliches über die bürgerliche Gesellschaft erfasst haben, aber das eben unkritisch darstellen. Deswegen bei Marx Kritik der politischen Ökonomie. Deswegen heißt das Ding Kritik der politischen Ökonomie, nicht Aufruf zum Sozialismus oder wir kämpfen bis zum Ende oder sonst etwas. Das heißt Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt, also man muss sich da durcharbeiten durch diese Kategorien. Aber schon zu Marx Lebzeiten sind ja Adam Smith und David Ricardo, die sind ja schon Figuren der Vergangenheit. Die sind genauso groß, intellektuell so groß wie Hegel und Kant. Aber zu Marx Lebzeiten sind das auch schon Figuren der Vergangenheit. Was hat er denn vor sich? Das wurde ja immer schlimmer, deswegen wurde er auch nicht fertig mit dem Werk. Vulgärökonomie, Sismondi, was es alles gab. Nicht? Die Vulgärökonomie geht es auch so. Ne? Im dritten Band, da verzettelt er sich völlig mit diesen blöden Theorien, die viel weniger Realitätsgehalt haben als Arbeitswertlehre von Ricardo. Nicht? Und da merkt man schon etwas, da ist eine Dynamik, da ist eine Dynamik im Gange. Genauso können wir das natürlich sagen in der Kritik der idealistischen Philosophie. Ganz sicher, Hegel war auf dem Stand. 1820, als Rechtsphilosophie geschrieben hat, war er auf dem Stand. Der war ja nicht irgendwie, wie Stalin behauptet hat, irgendwie so ein preußischer Romantiker. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Sondern der Hegel hatte haargenau studiert, was in England gewesen ist, und er hatte haargenau studiert, was in der Französischen Revolution passiert ist. Und da hat er diesen Punkt der bürgerlichen Gesellschaft erfasst, und deswegen kommt auch der Ausdruck bürgerliche Gesellschaft von Hegel. Er war der Erste, der das so ausgedrückt hat. Das System der Bedürfnisse. Es war völlig auf dem Studium der klassischen Nationalökonomie, völlig auf dem Stand. Aber schon zu Marx-Zeiten war das überholt. Man musste etwas anderes machen. Und dann sehen wir eigentlich was, ja, jetzt wird es ja Heidelberg kritisch. Also sehen wir ja, was da passiert ist, nicht nach Hegels Tod. Nicht? Besonders Dilthey, nicht? Das war sozusagen das Überleben, nicht? Der Hegelschen Philosophie im deutschen akademischen Betrieb. Ne? Das war pure Geisteswissenschaft. Hatte also mit der gesellschaftlichen Realität nur einen sehr vermittelten Zusammenhang. Und es wurde auch gar nicht darauf geachtet. Und das führte zu diesem Auseinanderklaffen, nicht, der deutschen akademischen Welt und eigentlich der Gesellschaftskritik. Deswegen hat es auch die Soziologie im Deutschland des 19. Jahrhunderts enorm schwer, nicht, während es in Frankreich beziehungsweise den USA, nicht, da waren das die brennenden Fragen. Selbst England, ne, mit diesem ganzen Empirismus und den Surveys, aber die waren auch unheimlich wichtig. dass man überhaupt Bescheid wusste über die moderne Gesellschaft, dass man empirisches Material herangeschafft hat. In Deutschland hat das unheimlich lange gedauert, bis dann Max Weber und die kamen. Aber das müssen Sie denken, das ist eine Zeitverzögerung von 50 Jahren. Also, der Ideologiebegriff, enorm wichtig gewesen, enorm wichtig auch als diese Kritik der modernen Realgesellschaft, die im ersten Band des Kapitals vorliegt. Und die Leute glauben mir das ja überhaupt nicht. Eine der wenigen Leute, die das erkannt haben, dass sich das in der Arbeiterbewegung überhaupt nicht verallgemeinert und verbreitet hat, einer der wenigen, die das erkannt haben, war ein gewisser Lenin. Und das ist, also glauben Sie nicht, dass ich irgendwie Leninist bin oder sonst etwas, aber Lenin war ein intellektuell sehr schlauer Mann und vor allem, der hatte die hegelische Logik studiert. Und lesen Sie das mal nach, das ist irgendwie im Band 40 oder so, das haben die lange irgendwie, wollten die das nicht rausbringen, die ganzen Russologen. Und das ist wunderbar, seine Notizen, wie er da mitten im Ersten Weltkrieg anfängt, die Logik von Hegel zu lesen. Und er sagte, das ist ja der Kern der Dialektik. Und das heißt doch, dass 95% aller Marxisten die hegelische Logik nicht verstanden haben, dann können sie auch das Kapital nicht verstehen. Nicht, weil das ist der Ansatz an dieser ganzen Geschichte. Der Ansatz an dieser Geschichte ist, also um es nochmal zu rekapitulieren, durch die herrschenden Kategorien hindurch, durch die Kritik dieser herrschenden Kategorien, die reale Gesellschaft, die materielle Gesellschaft zu kritisieren. Und das vergessen so viele Leute und deswegen kommt dann irgendwie bei der Ideologiekritik immer so ein unheimlicher seichtes Zeugs heraus. Man muss es einfach sagen, da hat Mannheim auch Schuld dran, dass er das so etabliert hat in der Soziologie. Und die Erben ist die Wissenssoziologie gewesen, indem man einfach im Analogieschluss zuordnet, die Gruppe hat dieses Bewusstsein, jene Gruppe hat ein anderes Bewusstsein und so weiter und so fort. Also man macht das intellektuell Primitivste, nämlich den Analogieschluss. Also nicht Proletarier haben Arbeiterbewusstsein, Bourgeois haben bürgerliches Bewusstsein und dann kommt Mannheims ganz, ganz großer Trick, nämlich die freischwebende Intelligenz. Und die haben den Überblick. Ja? Und das ist natürlich die Gruppe, zu der er sich selber zählt. Da kann irgendwas nicht stimmen, weil es zu einfach ist. Ne? Die Gesellschaft besteht nicht in Analogien, ne? Oder das Verhältnis von materiellen Verhältnissen und intellektuellen Verhältnissen. Es ist nicht ein Analogieverhältnis, das ist viel zu einfach und viel zu simpel, nicht? Sondern das geht eben seine Wege und Umwege. Nun wird das Ganze irgendwie in Frage gestellt. Gehen wir Mitte des Short Century, also 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Was machen wir nun? Es passiert Folgendes. Auf der einen Seite triumphiert in Deutschland der Nationalsozialismus, in Italien der Faschismus und in der Sowjetunion der Stalinismus, ausgeprägt mit seinem Weltanschauungsmarxismus, Marxismus-Leninismus, der da erfunden wurde. Was ist da passiert schon? Kann man mit diesen Theorien, irgendwie einem da geboten werden, kann man da irgendwie umgehen? Wie soll man das denn machen? Thank you. Nicht umsonst spricht man, haben die Nazis auch selbst gemacht, spricht man von nationalsozialistischer Weltanschauung. Das ist was anderes als eine Reflexionsform der realen Gesellschaft, sondern das ist eine Weltanschauung. Das ist in dem Sinne, können Sie sagen, ein Substitut für Religion und bedeutet eben ein Herrschaftsverhältnis. Da kommt es nicht darauf an, ob das stimmt, was da behauptet wird. Es kommt darauf an, bist du loyal oder nicht. Und auf der gleichen Ebene geschieht das im Stalinismus. Geschieht das Gleiche. Es kommt nicht darauf an. Das ist so abenteuerlich, wenn man sich damit beschäftigt, wenn jedes zweite Jahr ist ein totaler Wechsel in dem, was die Lehrsätze der Partei sind. Es kommt nur darauf an, dass du sagst, die Partei hat immer recht. Es kommt nicht darauf an, ob es stimmt, sondern du hast gar nicht das Recht zu sagen, das kann gar nicht stimmen oder stimmt nicht aus dem und dem Grund, sondern es ist hier eine kollektive Wahrheit. Eine kollektive Wahrheit, die benutzt wird, um Menschen zu beherrschen. Also, irgendwas kann man sagen, ist das marxistisch-leninistische Ideologie, kann man sagen, ist das nationalsozialistische Ideologie. Das ist ein mühsames Geschäft. Lesen Sie das mal, Mein Kampf, Mythos des 20. Jahrhunderts. Das können Sie doch nicht kritisieren, jemand, David Ricardo oder Adam Smith. Ne? Da kann man sagen, das ist einfach Quatsch. Und da hilft ja nichts. Aber mit intellektuellen Anstrengungen ist völlig umsonst. Das ist eine politische Frage. Ne? Und man spürt das sofort und lehnt das ab. Ne? Und sagt, ja, heißt, sowas muss man bekämpfen. Und im Stalinismus genauso. Ne? Da können Sie sehen, dieses alles, dieses Zeug. Das ist unlesbar. Das ist einfach furchtbar, auch was für ein intellektueller Verfall das gewesen ist. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ne? Diese Leute da, Bukharin, Lenin, Trotzki und so, das waren unglaublich gebildete Leute. Was dann da später kam, da Deborin und das ist unerträglich. Es ist unerträglich, aber was ist das Wichtige dabei? Man findet etwas, nämlich, dass der Anspruch auf Wahrheit, den die bürgerliche Ideologie hatte, der Anspruch auf Wahrheit ist aufgegeben worden. Zugunsten des Grundsatzes der Menschenbeherrschung. Und denken Sie, ja, ach Gott, Nationalsozialismus, Stalinismus, die Welt sieht doch viel besser aus, gibt doch ganz andere Geschichten. Adorno, Horkheimer, Pollock, Marcuse, die sind glücklicherweise nach Amerika gegangen, 1933. Das war denen alles völlig klar, was mit dem Nationalsozialismus ist, was mit dem Stalinismus ist, das war denen alles völlig klar. Und nun kommen sie in die Vereinigten Staaten und denken irgendwie, Mensch, wir sind ja Leute von gestern, wir müssen mal gucken, was hier los ist. Das ist ja die Gegenwart und es wird auch die Zukunft sein. Und das Werk, das dafür steht in der kritischen Theorie, das Werk, das dafür steht, ist die Dialektik der Aufklärung. In der Dialektik der Aufklärung wird nämlich ernst gemacht mit der Vorstellung, dass weder der Nationalsozialismus noch der Stalinismus einen Anspruch auf Wahrheit aufrechterhalten. Heißt also eine abnehmende Bedeutung des Geistes. In der bürgerlichen Gesellschaft, der traditionellen bürgerlichen Gesellschaft, wird der Geist ja enorm hochgehalten. Das ist ja das eigentliche Terrain des Bürgertums, ist der Geist. Und dass sich das auch gut mit der geistigen Arbeit und der Herrschaft der geistigen Arbeit verbindet, ist ja sehr schön, auch legitimatorisch sehr, sehr schön. Aber im 20. Jahrhundert ist der Geist überhaupt nicht mehr so wichtig. Denken Sie halt, was jetzt gerade alles wieder Mode wäre, diese ganze Literatur, Nachkriegsliteratur, nach dem Ersten Weltkrieg, Ernst Jünger und sonst etwas, da sehen Sie, das sind ganz andere Vorstellungen im Gange. Aber was bedeutet das nun für die amerikanischen Verhältnisse, die die zwischen New York und Hollywood kennengelernt haben? Das heißt, irgendwie auch da ist eigentlich der Anspruch auf Wahrheit in der geistigen Produktion völlig aufgegeben worden. Und das ist eigentlich der harte Kern der Kritik der Kulturindustrie von Horkheimer und Adorno. Und das war sehr zukunftsweisend. Das heißt, durch die Kulturindustrie nämlich werden die traditionellen geistigen Produkte transformiert in Formen des Massenkonsums und damit auch der Menschenbeherrschung. Das, was Kulturindustrie erzeugt, ist eine bestimmte konformistische Wahrnehmung der Welt mit dem Anspruch, auch die Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen. Das ist zwar nicht terroristisch wie im Nationalsozialismus oder im Stalinismus, aber es ist von einer überzeugenden Gewalt. Und dem kann man sich nicht entziehen. Und das ist ja auch die große Schwierigkeit, vor der wir auch heute stehen. Das heißt, es gibt ja überhaupt gar keine außerhalb der Kulturindustrie. Selbst, dass wir uns hier begegnen, ist irgendwie eine Randerscheinung, nicht? Eine Randerscheinung der Kulturindustrie. Aber wenn man ein Buch schreibt, man muss sich darauf einlassen. Was ist der Markt? Wie ist der Markt? Wie bringe ich das durch? Wie kann ich irgendwie erschaffen, meine Gedanken unkorrumpiert an die Frau oder an den Mann zu bringen? Sie müssen mit jedem Produkt, das Sie herstellen, müssen Sie damit rechnen. Es gibt keine Ausnahme. Und das heißt ja irgendwie, dass man, ja, ich möchte was sagen, Partisanenstrategie der Wahrheit erfinden muss. Ne? Natürlich ist es klar, wenn Sie irgendein paar schwachsinnige Behauptungen aufstellen, die besonders steil sind und so weiter, können Sie sofort in jede Talkshow eingeladen werden. Ja, aber das kann ja nicht das Ziel sein. Nicht? Oder das Ziel kann ja nur, also wenn man sich in irgendeiner Weise noch seinen kritischen Verstand verpflichtet fühlt, kann nur sein, zu zeigen, wie viel Mist produziert wird. Das macht dann natürlich auch designiert einen zur Spaßbremse. Also macht einen nicht immer unbedingt beliebter. Das ist ein ganz zentraler Punkt der kritischen Theorie, nämlich die Kritik der Kulturindustrie. Und das ist nicht irgendwie Kommerz, das ist alles Quatsch. Kommerz und die Kunst wird zur Ware und so, das ist alles Blödsinn. Das wird auch ganz schlecht wahrgenommen. Dann kommt irgendwie die Popkultur und es soll dann demokratisch sein. Und das sind die unsinnigsten Sachen darüber behauptet worden. Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Das zur Ware werden der Kunst gehört dazu, wie das zur Ware werden des Gedankens. Das heißt, auch indem ich ein Buch schreibe, wird auch mein Gedanke zur Ware. Das ist nichts Verwerfliches, das ist nicht scheußlich, sondern das ist ein Fakt. Ein Fakt, ein gesellschaftlicher Fakt und ein gesellschaftlicher Vorgang, in dem nämlich es die Möglichkeit überhaupt erschafft, dass man von persönlichen Begünstigern unabhängig wird. Ne? Früher war das ganz anders, nicht? Da war irgendwie der Feudal, der hat gesagt, mach mal und so, ne? Kannst du hier machen, ist alles unwichtig und was du machst. Vielleicht bist du berühmt und dann versuchen wir das mal. Ne? So hat hier nicht der Fürst hat Spinoza eingeladen, der hat dann gesagt, aber ich komme nicht nach Heidelberg, das sind wir zu weit weg von der Küste. Nicht? Oder so, ne? Also Beethoven, ne? Der brauchte Förderer, persönliche Förderer. Das war eine sehr unangenehme Situation. Du bist immer von diesem Willen abhängig. Das heißt also, das zu wahre Werden der Kunst ermöglicht dir überhaupt von der Kunst zu leben und dich dafür zu entscheiden, was du machst, wie du es machen willst. Das ist immer das Gleiche. Das ist eine Verkürzung der Kritik und spielt natürlich im Antisemitismus auch eine große Rolle, dass die Leute meinen, irgendwie Kommerzialisierung, das ist ja alles widerlich und das machen die für Geld und das ist furchtbar. Und Grenze an Prostitution und so weiter und so fort. Das ist nicht das Problem. Ne? Das zur Ware werden ist etwas Unausweichliches. Nur was man daraus machen kann, das ist das Entscheidende. Und deswegen ist es auch so wichtig für die Ideologiekritik. Es geht nicht darum, einen gesellschaftlichen Verlauf zu verteufeln, sondern aus dem gesellschaftlichen Verlauf die Möglichkeiten von Kritik, Veränderung und Emanzipation aufzuzeigen. Und das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Wir haben es natürlich mit einer Fatalität zu tun. Und das ist ja auch Horkheimer und Adorno klar geworden, als sie wieder zurück nach Deutschland kamen 1949. Sie mussten damit irgendwie umgehen. Und damit umgehen, was ist eigentlich passiert in diesem nachnationalsozialistischen Deutschland? Und man kann irgendwo sagen, ja, da war ein fatales Gemisch in den Köpfen. Man konnte an nichts wirklich anknüpfen. Das war alles irgendwie verloren, mehr oder weniger verloren gegangen. Man musste irgendwie etwas Neues kreieren. Und das haben sie dann versucht mit einem Buch, das durchaus sehr lesenswert ist. Das haben sie 1956 veröffentlicht, Institut für Sozialforschung. Und das heißt Soziologische Exkurse. Und in diesem Buch, Soziologische Exkurse, das hat, also wenn die beginnende Demenz mich nicht täuscht, hat es 11 Kapitel und das 11. Kapitel heißt Ideologie. Und in diesem Kapitel stellen Sie eigentlich fest, dass die Ideologie sich verändert oder verändert hat. Also von der Zeit der Französischen Revolution bis in die Zeit des Kalten Krieges. Und wenn ich das auf den Punkt bringen darf, dann ist es die Versubjektivierung der Ideologie. Also das, was ich schon angedeutet habe. Ne? Die Ideologie wird viel mehr als Machtmittel benutzt, denn als realitätshaltige Wahrheitsbehauptung. Und die Dynamik dann in der zweiten Hälfte des Short Century, also sagen wir mal von 1950 bis 1990, ist eigentlich die, zunächst einmal am Beginn des Kalten Krieges, es bestehen sich zwei Ideologien gegenüber. Die eine ist die des Ostens, des Marxismus-Leninismus. Die andere ist die des Westens. Das ist irgendwie ein keynesianischer Kapitalismus, ja, alles ist wunderbar, Sozialstaat und so weiter und so fort. Und zwei Ideologien stehen sich gegenüber, da kann man nichts sagen. Wenn sich zwei Ideologien gegenüberstehen, wie soll man das entscheiden, wenn die keinen Wahrheitsanspruch haben, dann reicht man eine Stufe höher und es ist ja auch heute wieder in vieler Munde, nennt man das Wertegemeinschaft. Das heißt, nicht, wir haben die westliche Wertegemeinschaft und wir haben die östliche Wertegemeinschaft. So bin ich auch dazu gekommen, mit dem Ideologiebegriff etwas anders umzugehen, wenn man anfing in den 70er Jahren die sogenannte östliche Wertegemeinschaft zu studieren, dann wurde einem blitzartig klar, dieser Marxismus-Leninismus, an den glaubt überhaupt niemand. Das finden die alles total lächerlich. Die finden das alles total lächerlich. Wenn man da irgendwie was angefangen hat mit Klassenkampf und sonst etwas, haben die nur noch gelacht. Oder Eigentum, oder das fand ich alles total komisch. Weil es hat keinen Realitätsgehalt mehr gehabt, sondern genau das, was ich geschrieben hatte, es hatte diesen Machtgehalt. Du musst irgendwie, wenn du in der Rotlichtschulung warst, musst du sagen, ja, und das ist richtig, und das ist richtig, und das ist und die Partei, und so weiter und so fort. Aber niemand hat das geglaubt. Wir haben nur gehört, das gehört fürs Protokoll, hat man das gesagt. Aber geglaubt hat das überhaupt niemand. Und ich nenne das den fiktionalen Charakter, den fiktionalen Charakter der Ideologie. Und das wurde dann auch, es gab eine Parallelentwicklung im Westen. Niemand hat mehr irgendwie, oder nur ganz wenige, haben wirklich geglaubt an die Grundsubstanzien westlicher Demokratie oder so etwas. Man braucht dann nur die ganzen Festtagsreden sich anzugucken. Und das ist hochinteressant, wenn man in diesen 50er und 60er Jahren mal die ganzen Rhetoriken im Bundestag und so weiter durchgeht. Man ist zutiefst erschüttert, wie viel Blech da eigentlich geredet worden ist. Es ging ja überhaupt nicht darum, irgendwie Wirklichkeit zu interpretieren. Sondern es ging darum, Gefolgschaft zu organisieren, Propaganda zu machen, damit man hinter sich Wähler bekam und so weiter und so fort. Um die Wahrheit hat sich kein Schwein gekümmert. Und das führt eben dazu, dass sich die Leute nicht mehr getraut haben zu sagen, wir haben die Ideologie der Freiheit oder das Bewusstsein von Freiheiten. Kein Mensch hat das gesagt. Nein, im Osten, da sind die so verbohrt, ideologisch, die glauben an den Marxismus, Leninismus, das führt dazu, dass sie überhaupt nicht mal was zu essen haben oder Waschmaschinen und Fernseher. Wir im Westen, wir sind pragmatisch. Wir brauchen gar keine Ideologie. Wir sind pragmatisch. Ne? Und deswegen plötzlich schrumpft das alles auf ökonomisches Wachstum zusammen. Die Krise, auch die Krise im Bewusstsein im Westen, kam dann mit 73, 74. Als dann irgendwie klar wurde, das stimmt ja überhaupt nicht. Das Wachstum ist ja gar nicht unbegrenzt. Das war diese, Hobsbawm hat das Golden Age genannt, diese Periode vom Koreakrieg bis zur Ölkrise. Das sind knappe 25 Jahre. Das war das Golden Age, wo man sagen konnte, Wachstum, Wachstum, Wachstum, das bringt das. Ja, okay, das waren all diese Nachholeffekte. Interessanterweise gab es die Entsprechung im Osten. Durch die ganzen Verheerungen des Zweiten Weltkrieges und den zurückgebliebenen Zustand waren ja alles Agrargesellschaften außer der Tschechoslowakei. Und ja alles Agrargesellschaften, auch DDR war ja so. Hatte man einen unglaublichen Wachstumseffekt in diesen 25 Jahren. Ja, sieht doch toll aus, wird doch viel besser. Wenn wir jetzt noch die Mauer bauen und die Leute nicht abhauen und so weiter, dann wäre das ganz prima hier in der DDR. Ne? So haben die gedacht. Und da sehen sie, da ist etwas ganz schwer. Eine Verlusterscheinung. Es gab wenig geistige Reflexionsformen der gesellschaftlichen Entwicklung. Und da hat die kritische Theorie angesetzt. Und da, glaube ich, liegt auch das Erbe der kritischen Theorie, dass man produktiv aufgreifen kann. Ich habe mich ja nun dann scheußlicherweise 10 Jahre intensiv mit dem Antisemitismus beschäftigt und das macht ja alles keinen Spaß. Aber es wird einem sehr schnell klar, wenn Sie antisemitische Theorien lesen oder erst was ausgegeben wird für antisemitische Theorien, das kann man nicht widerlegen. Das ist einfach nur Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Was ist dann die Substanz? Die Substanz ist, dass es eine Aggression ist. Das ist eine Aggression in Worten. Und diese Aggression in Worten organisiert Gefühle, Gefolgschaft und so weiter und so fort. Das heißt also, Sie können das praktisch überhaupt nicht widerlegen. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, antisemitische Ideologie. Antisemitismus ist keine Ideologie. Es gibt antisemitisches Gerede. Das ist die Rechtfertigung davon von Gewalt. Nämlich von Gewalt, die gegen Juden ausgeübt wird. Ja. Insofern gibt es eine Verbindung zur Ideologie. Die Ideologie war auch immer Legitimation. Ja. Aber hier ist es nur Legitimation. Plötzlich gab es dann eine Konjunktur von Antisemitismusforschung und sonst etwas. Es sind immer weiter geforscht. Es kommt überhaupt nichts dabei raus. Kann auch nicht dabei rauskommen, der Antisemitismus ist eine langweilige alte Geschichte. Schlimm ist die Praxis. Und die Praxis, da können Sie nicht kritisieren, die können Sie nur bekämpfen. Und das Gleiche gilt für den Rassismus auch. Der Rassismus ist nicht irgendwie eine Form der Weltanschauung, weil einer irgendwie glaubt, also was weiß ich, Schwarze machen dies und Gelbe machen das und das ist alles Quatsch. Und das ist auch nicht mehr so, wie es ein paar Ideologen im 19. Jahrhundert behauptet haben. Die konnten sie auch nicht ernst nehmen, diese Ideologen. Aber heute ist es viel komplexer. Für die Leute, die so etwas vertreten, ist schon dieses Vertreten eine Gewalt, die sie ausüben. Und deswegen können sie die gar nicht mit Argumenten, mit denen macht das Spaß. Mit Argumenten können sie gar nichts machen. Die können sie nur mit Sanktionen was machen. Bleibt einem nichts anderes übrig. Also, da scheitert Ideologiekritik. Da muss Ideologiekritik scheitern, weil die Ideologiekritik mit diesen Phänomenen etwas verschiebt. Sie denken, Neonazis ist genau das Gleiche. Es wird da etwas verschoben, nämlich dass das schlimme Handeln, das aggressive Handeln, dass das eine Folge des Denkens ist. Das stimmt überhaupt nicht, genau umgekehrt. Das Denken wird ausgeschaltet, weil man so viel Spaß hat am Verfolgen. Und deswegen ist es ein beschränkt, da gibt es nur noch dieses Gelaber und man darf Israel nicht kritisieren oder sonst irgendwas. Jeder kann so viel Israel kritisieren, wie er will, wenn er Israel kritisiert. Aber da passiert was ganz anderes, das merken Sie. Deswegen, man braucht kein Weltwissenschaftler zu sein, um Antisemitismus oder Rassismus zu erkennen. Das spürt man. Das hat man ein Gefühl und weiß, dass das falsch ist. Ja, dann haben wir irre Diskussionen und so weiter. Darf man das sagen? Darf man überhaupt so etwas sagen? Und, ist das schon antisemitisch oder sonst etwas? Wenn man die Frage schon stellt, dann ist es schon so. Man hat auch eine Sicherheit von dem, was man tut, was man sagt. Und dafür hat man auch eine Verantwortung. Aber da kann sie doch nicht irgendwie... Möllemann ist ja nun tot. Ne? Das war ja nun auch so ein super Beispiel. Ne? Immer, der hat immer irgendwas versucht. Ne? Und dann gab es eine riesen Diskussion in der Presse und so, darf er das, darf man das nicht und so. Alles Quatsch. Natürlich, das ist seine Entscheidung. Ne? Seine Entscheidung, er will mit diesem Reiz arbeiten und mit diesem Reiz wiederum Gefolgschaft generieren und so weiter und so fort. Irgendwann ist mir das in der Beschäftigung mit dem Antisemitismus und das klagen wollen, du musst das anders machen. Du kannst es nicht irgendwie, all dieses Zeugs lesen da von irgendwelchen Antisemiten des 19. Jahrhunderts, Marburg und sagen, das ist alles furchtbar langweilig, grauenhaftes Zeugs. Das bringt überhaupt nichts. Ich habe das dokumentiert in so einem Band vom Judenhass zum Antisemitismus, habe ich das dokumentiert, was passiert mit denen und versucht, die gesellschaftliche Situation zu zeigen, wo sind die aufgetreten, warum haben die sich so eingesetzt und welche Erfolge das gehabt hat. Und auch da kann man schon sehr, sehr früh erkennen, dass der nationalsozialistische Antisemitismus nicht irgendwie eine aufgewärmte Brühe des christlichen Antijudaismus oder sonst etwas ist, sondern dass es eine Politik ist. Eine Politik ist, die am Ende des Ersten Weltkriegs klar geworden ist und zu einem Herzstück der nationalsozialistischen Praxis geworden ist. Und nicht ihres Denkens, der Weltanschauung oder ihres. Egal. Ja auch selber sehr klar ausgedrückt. Der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts sei ein Antisemitismus des Gefühls gewesen. Was er jetzt machen wollte, das sei ein Antisemitismus der Vernunft. Und da steckt schon eine ganze nationalsozialistische Praxis da. Ja, du musst Gewaltmaschinerie erobern, Staatsmacht erobern und dann ist Coolness und nicht Hass. Sondern kühl muss man versuchen, möglichst viele Menschen zu töten, die man als Objekt hat. Ja, da kommen sie über Ideologiekritik, kommst du da überhaupt nicht ran, ne? Sondern wir müssen die Praxis analysieren. Dass so einem klar wird, da muss man sich ja irgendwie überlegen und auch in den sowjetischen Verhältnissen war das irgendwie so, also an den Marxismus-Leninismus glaubt überhaupt niemand, nicht mal Suslow, der Chefideologe von Brezhnev hat das reingeglaubt, ne? Hat er eigentlich nur noch gesagt, nicht, dass wir sind der real existierende Sozialismus, also bloß nicht, dass sie uns irgendwie an sozialistischen Idealen messt. Ne? Aber, also entweder ihr nehmt diesen Sozialismus so, wie er ist, oder gar keinen. Sonst gibt es gar keinen auf der Welt. Alles leere Gedanken. Auch das bringt einem ja noch zum Nachdenken. Und ich habe in den 80er Jahren dann sehr genau untersucht, die Transformationsprozesse in den realsozialistischen Gesellschaften. Und da haben wir überlegt, die glauben an nichts. Also Marxismus, Leninismus halten die für völligen Quatsch. Die Gesellschaft war so säkularisiert, das hat erst Putin geschafft, dass er jetzt wieder mit Weihrauch herumgeschlenkt wird. Ne? Also die waren völlig säkularisiert. Die haben keine Ahnung, die konnten zwischen Maria und Jesus nicht unterscheiden. Ne? Also war also völlig vergeben, war völlig vergeben, war nichts, tabula rasa. Und dann war ich 1990 war ich in Moskau und da hat mir einer eine Zeitung verkauft. Die hatten sich auch irgendwie am Bild orientiert, dass sie jetzt auch sowas in Russland haben wollten. Und die hatte auch so riesige Überschriften. Und diese riesigen Überschriften waren genial. Die oberste hieß, wer sind wir? Die zweite, wo kommen wir her? Und die dritte, wer ist schuld? Na? Und das hat mich auf die Idee der Alltagsreligion gebracht. Weil die Leute müssen für sich selbst Antworten wissen. Ne? Müssen für sich selbst Antworten wissen. Seien wir gar nicht so überheblich. Die ganze 70er Jahre, 80er Jahre, was haben wir uns damit abgequält in den Kulturwissenschaften mit der Identitätsproblematik? Ne? Das ist nichts anderes als die Wer-sind-wir-Frage. Ne? Und dann diese ganze neue deutsche Ideologie mit nationaler Identität und diesem ganzen Quark. Ne? Alles, also so überlegen sind wir gar nicht. Das hat auch etwas mit uns zu tun. Das heißt nämlich irgendwie, natürlich ist das eine, ja, man möchte fast klassisch sagen, hochideologische Fragestellung, wer sind wir? Ne? Aber es ist eben nicht ideologisch, es ist nicht nur ideologisch, es ist nur verzerrend. Denn wir können ja gar nicht sagen, wer wir sind. Und da hilft einem auch wieder die Beschäftigung mit dem guten alten Hegel, der so großartig ausgedrückt hat in der Phänomenologie des Geistes, Identität hat man erst im Sarg. Das ist eine typische Sargkategorie, Identität. Das heißt also, dass innerhalb des Lebens etwas behauptet wird, was es abgeschlossen sinnvollerweise behauptet werden kann. Das ist ja überhaupt keine Form der Erkenntnis, der Erkenntnis. Und deswegen führt es sofort in die nächste Frage über, weil es keine Erkenntnis der Gegenwart ist. Wo kommen wir her? Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wie das zu einer Alltagsfrage bei uns geworden ist. Wo kommen wir her? Jeder wird irgendwie gefragt, wo kommen wir her? Wo sind deine Wurzeln? Und all dieser ganze Unsinn. Das sind, weil alle kulturellen, gesellschaftlichen Erscheinungen der Moderne sind Mischverhältnisse. Und das wird einfach geleugnet. Es wird einfach geleugnet, man denkt irgendwie, man hat irgendwie was ethnisch Reines oder kulturell Reines. Und als ob das eben die Kultur irgendetwas ist, das kriegt man irgendwie im Rucksack geliefert. Oder als ob das nicht irgendwie lebendige gesellschaftliche Prozesse sind. Also auch da lagen die gar nicht so falsch mit ihrer Fragestellung, wo kommen wir her? In der Sowjetunion, das war ein multiethnisches Gebilde gewesen, dafür gab es bestimmte Antworten, die nationale Frage, die Institutionen dafür. Auf einmal ist das alles völlig weg. Also was ist jetzt eigentlich nun? Wer ist Russe, wer ist nicht Russe? Das ist ganz aktuell in der Krim, das ist ganz aktuell. Das heißt also, der Griff in die ethnische Vergangenheit, merken Sie sofort, Identitätsfrage reaktionär. Das ist reaktionär. Und Sie können sagen, die Identitätsfrage ist ein Knüppel, ein intellektueller Knüppel. Da steckt immer Gewalt dahinter. Genau das Gleiche haben Sie zum Beispiel die Diskussion in Indien. Haben Sie genau das Gleiche, das ist genau das gleiche Problem, Gujarat. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Muslime, Hindus und dann alles noch verschränkt mit irgendwie Ethnizitäten und so weiter und so fort. Das führt nur zur Gewalt. Das führt nur zur Gewalt, beziehungsweise das, besser gesagt, nehme ich sofort zurück, das legitimiert Gewalt. Die diskutieren nur darüber, wie sie Gewalt legitimieren. Aber das kommt nicht aus dem Bewusstsein. das muss man auch irgendwie erkennen. Deswegen sage ich, Ideologie ist etwas Abgeleitetes und Alltagsreligion ist auch etwas Abgeleitetes. Aber Alltagsreligion ist auch ein Angebot. Ein Angebot, irgendwie mit einer widersprüchlichen Wirklichkeit fertig zu werden. Und das ist eigentlich das Interessante an der Alltagsreligion. Ja, wir können doch nicht erwarten, dass irgendwie alle Leute, alle Gesellschaftsmitglieder 5 Jahre lang das Kapital lesen, dann noch ein bisschen kritische Theorie, Dialektik der Aufklärung lesen, das machen die nicht. Ne? Das kann man nicht erwarten. Und vielleicht kommt auch gar nichts dabei raus. Ne? Aber das, was man erwarten kann, ist ja irgendwie, dass die Menschen ihre gesellschaftliche Wirklichkeit interpretieren. Ne? Und das tun sie. Sie interpretieren ihre gesellschaftliche Wirklichkeit. Und das ist viel komplexer, als die meisten denken. Die Leute denken nicht, was in der Bildzeitung steht. Die lesen das genauso halbkritisch, wie wir das selber lesen und sagen, was die wieder schreiben heute. Sind ja auch Abfallprodukte eben von Kulturindustrie. Ne? Wie wird gesellschaftliche Wirklichkeit vermarktet? Die ernste Frage dahinter, die dahinter steht, ist die, wie wird gesellschaftliche Veränderung verarbeitet? Von Menschen, die nicht so wie wir viel Zeit haben, das zu studieren, uns genau zu überlegen, was verändert sich in der Gesellschaft und so weiter und so fort, sondern die müssen das irgendwie interpretieren. Und das muss in irgendeiner Weise handhabbar sein. Und so ist es ja auch immer im. Wenn da in realsozialistischen Verhältnissen die Kinder nach Hause gekommen sind und sagen mal irgendwie, was ist nun eigentlich, was ist hier eigentlich, das ist doch alles Unsinn, das kann doch gar nicht wahr sein, was die uns hier erzählen. Dann, ja, aber, also man muss irgendwie sehen, wie man damit zurechtkommt. Und das ist eine schwierige Aufgabe und da kann ich nur sagen, die Alltagsreligion, das meine ich überhaupt nicht abschätzig. Sondern die Alltagsreligion ist ein Bewusstseinsphänomen, das wir ernst nehmen müssen. Ich muss nämlich sehr komplexe Verhältnisse interpretieren. Und ich nenne das immer das magische Viereck. Arbeit und Tausch, Autorität und Gewalt. Und die verschränken sich untereinander. Diese Verhältnisse müssen Sie interpretieren. Und die kann man so oder so, interpretieren. Das hat etwas auch mit den großen gesellschaftlich-intellektuellen Entwicklungen zu tun. Wenn es so ist, dass die großen Theorien an Objektivität eingebüßt haben. Wir erleben das in der Universität genauso. Ne? Fragt sich einer irgendwie auf dem Kongress und so, mit welchem Paradigma arbeiten Sie? Ja, was ist denn jetzt los? Ich will ja was erkennen. Ich arbeite ja nicht mit dem Paradigma, ne? Sondern ich will ja was erkennen. Da gibt es eine Sache. Ne? Das heißt auch nicht die Theorien schrumpfen zu Meinungen. Ja, und die Meinungen werden getauscht. Ja, und das sehen Sie auch. Ne? Die Wahrheit verkommt zum Diskurs. Ja, das heißt, ne? Also ich wähle diesen Diskurs, mach mal ein bisschen Foucault heute, ja? Morgen kann ich auch dann wieder ein bisschen Bourdieu machen, ne? Dann geht doch alles. Ne? Ja? Also wie Meyrest gesagt hat, all systems go. Ne? Das ist irgendwie, das bedeutet ja einen Substanzverlust, ne? An Intellektualität. Und die, warum, wenn wir das schon in der Universität spüren, warum soll das nicht allgemein in der Gesellschaft so sein? Und das ist auch das Problem. Heute gibt es ja kein größeres Schimpfwort als Experte. Ja? Sind die sehr im Fernsehen, werden ihnen immer die Experten vorgeführt. Ne? Und egal, ob das irgendwie Syrien ist oder ob es Fußball ist. Ne? Die Experten irren sich. Ne? Die irren sich, das ist alles vorläufig, was sie sagen, ne? Und wenig begründet. Also ist das Autorität wird permanent demontiert. Es gibt keine antiautoritären Einrichtungen, aber die antiautoritären Einrichtungen wie Fernsehen, Zeitungen und so weiter sind gleichzeitig auch die, die wiederum die Autoritäten aufbauen. Irgendwelche Gurus, die dann irgendeinem was erzählen und so weiter und so fort. Aber dieser Autoritätsverlust, das hat etwas damit zu tun mit dem Wahrheitsverlust. Und jetzt kommt etwas, was man noch selbstkritisch sagen muss. Und deswegen habe ich das nicht Alltagsbewusstsein genannt, sondern Alltagsreligion genannt. Du brauchst, jeder Mensch braucht das. Man braucht eine Kohäsion des Ganzen. Ja, sonst zerfällst du in tausend Einzelmeinungen und so weiter und so fort. Und nun ist das so, das müssen wir auch mal ganz selbstkritisch sagen. Auch die klarste, rationalste Argumentation hat Lücken. Ne? Deswegen sind wir auch dann oft unsicher, vorsichtig, zweifeln. Seit Descartes haben wir das. Ne? Das Problem, dass wir zweifeln. Ne? Wir zweifeln daran. Das ist auch gut so, dass wir daran zweifeln. Ne? Dadurch kann man dann, auch bei Kritik, kann man es dann besser machen, sich verbessern und so weiter. Aber es gibt nichts, was wir anderen Menschen anbieten können, wenn du dich so schlau mit der Gesellschaft auseinandersetzt, wirst du alle deine Probleme los. Die Arbeitslosigkeit verschwindet und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Ne? Aber das, was man anbieten kann, ist, dass du ein Bewusstsein von Widersprüchen entwickeln kannst und mit denen kannst du besser, lernst du es umzugehen. Du lernst es, deine Interessen besser wahrzunehmen. Das führt nicht immer zum Erfolg. Ja, und wir wissen das auch, dass es so ist. Und wir möchten auch nicht gerne immer mit diesen Widersprüchen konfrontiert werden. Ja. Vielleicht ist es auch ein Schlusswort, um das zu sagen. Jeder weiß das. Arbeit und Tausch. Es passieren solche Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeiten in dem Augenblick, wo wir hier stehen. Das heißt also, wir sind in einer privilegierten Situation, dass wir unseren Kopf benutzen können. Nicht, dass wir unseren Kopf benutzen können. So fragwürdig die Ökonomie, auch die dahinter steht, auch immer ist. Aber wir können das. Wir können uns 2 Stunden heute Abend hier unterhalten und uns anstrengen und vielleicht etwas für uns erreichen. Die überwältigende Mehrheit der Menschheit hat überhaupt keine Chance zu so etwas. Und das ist nicht, weil die faul sind oder sonst etwas, sondern weil die ausgeschlossen sind von den Zugängen zu Bildung und so weiter und so fort. Oder, sagen wir jetzt, es ist schon durchgeschwitzt, aber ich weiß ganz genau, dieses Hemd, was ich habe, das ist ganz bestimmt in Bangladesch. Und wenn nicht in Bangladesch, ist es in Nordindien oder sonst wo produziert worden. Ich weiß, wie die Menschen da arbeiten, das habe ich studiert. Und ich weiß, ich gehe dahin, ich kaufe das trotzdem. Weil es überhaupt kein Ausweg ist, wenn ich es boykottiere. Ich könnte mir selbst das Hemd machen. Lassen wir das. Aber es ist doch ganz klar, und das weiß, im Grunde genommen weiß das jeder, da brauchen Sie nicht lange zur Universität zu gehen, im Grunde genommen weiß das jeder, wenn ich zur Primark gehe, dann kriege ich ganz klar Gefängnisware aus China und so weiter und so fort. Und ja, kann man sich ständig dessen bewusst sein, muss man auch sagen. Und gucken Sie doch mal rein, ans Ende der negativen Dialektik, mit der Sache, dass der mit dem Schuld zusammenhängt. Man kann sich gar nicht in jeder Minute bewusst sein, dass das, wie man lebt, einem anderen die Lebensmöglichkeiten nimmt. Vielen Dank. So viel zu 2 Stunden Sachzwang FM. Dem ideologischen Staubsauger. Heute haben wir uns mit einer Kritik der Kulturen beschäftigt. Zwei Vorträge, einer von Helmut Dahmer und einer von Detlef Clausen. Was und wie denken die Menschen über die sie umgebende Welt? Seit den 70er Jahren, spätestens aber seit den 90ern, hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. Die Inhalte zeitgenössischer Auseinandersetzungen haben sich vom gesellschaftspolitischen Großkonflikt des Jahrhunderts im Zeichen von Interessen hin zu einem Resonieren über Kulturen, Identitäten und Differenz zurückentwickelt. Und dementsprechend sieht die sich um solche Fragen drehende Welt auch aus. Vielfältig, aber langweilig. Ganz will es so scheinen, als wäre der universelle Pluralismus, die Ideologie der Postmoderne, die zeitgemäße Form des Totalitären schlechthin. Und auch die wissenschaftliche Sphäre ist von dieser Wandlung ja nicht unberührt. Vielmehr hat sie ihn ja maßgeblich mit vorangetrieben. Weg von den kontroversen Auseinandersetzungen um Aufklärung und Kritik, Subjekt und Objekt, Natur und Gesellschaft, Schein und Wesen, hin zu einem lediglichen Erforschen des Bestehenden oder vielmehr seiner Oberflächenphänomene, im Zeichen von Linguistic Turn und Cultural Studies. Derart intellektuell bescheiden ist man geworden in den Akademien und macht sich bereitwillig zum Stichwortgeber einer hirnerweichenden Kulturalisierung des Sozialen. Vor wenigen Jahrzehnten hat Weltoffenheit gegenüber Fremden bedeutet, dass man ihnen signalisierte, sie seien ungeachtet ihrer Herkunft willkommen. Fremdenfeindliche Ressentiments hingegen waren immer mit der Betonung der Herkunft der Angefeindeten verknüpft. Heute aber scheinen auch die Weltoffenen, wenn es um Fremde geht, nicht ohne ausdrückliche Betonung von deren Zugehörigkeit zu einer anderen Kultur auszukommen. In den ersten 40 Minuten der vergangenen 2 Stunden sprach Helmut Dahmer über den Begriff der Kultur im Allgemeinen auf einem Symposium mit dem Titel »Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht«, 2013 in Wien gehalten, dieser Vortrag. Und in den vergangenen 80 Minuten zerbrach sich Detlef Clausen, eigentlich 2014 schon in Heidelberg, den Kopf über die Frage Alltagsreligion oder Ideologie. Um sich einen Begriff zu machen von der diffusen Verarbeitung einer konfusen Welt in den Köpfen. Das war also Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator.